Herzlich willkommen zum 14. Rauschlevel-Podcast. Ich muss schon gucken, ob es überhaupt der 14. ist. Ich schaue mal in die Runde, wer heute alles da ist. Da haben wir zum einen den Toto. Ja, schönen guten Abend. Und einen Gast, den Boris. Guten Abend. Stell dich doch mal kurz vor, Boris, für die Hörer, die dich jetzt nicht spontan kennen. Ja, ich bin Boris. Ich habe auch einen Podcast, einen täglichen sogar, zusammen mit Manu. Der nennt sich Breakfast at Manu Spiels. Und da nehmen wir eigentlich fast jeden Morgen auf, manchmal auch abends. Aber jeden Tag gibt es 10 Minuten bis 20 Minuten Podcast von uns. Wenn ich nicht podcaste, spiele ich auch so ein bisschen Videospiele manchmal. Bleibt denn da überhaupt noch Zeit für Videospiele, jeden Tag was aufzunehmen? Ja, nicht sehr viel. Wie lange macht ihr das schon? Wir machen das, ich glaube, heute Morgen war die 229. Folge. Boah. Also seit 229 Tagen. Krass. Also seit Anfang des Jahres im Grunde genommen, ne? Nee, schon ein bisschen länger, seit November, glaube ich. 200, ja. Und wie lange wollt ihr das noch machen? Mindestens bis zur 365. Und danach Ende offen? Genau. Ist das schwierig, sich morgens aufzuringen und zu sagen, hey, nächste Folge? Nö, nicht unbedingt. Ist mittlerweile so in den Tagesablauf integriert, würde ich sagen. Morgens steht man ein bisschen früher auf, als man es früher vielleicht getan hat und dann gehört der Podcast dann mehr oder weniger dazu und wenn etwas dazwischen kommt, dann nehmen wir auch mit Gästen auf, dann ist nur einer von uns dabei oder wir nehmen was auf Vorrat auf, das geht ja auch zum Beispiel über die Weihnachtsfeiertage. Mhm. Dann haben wir einfach 15 Folgen auf Halde einfach gehabt. Man kann ja auch wirklich mal an einem Abend 3 Stück oder so aufnehmen, das geht dann schon. Ja, stimmt. Das mit den Gästen ist auch eine tolle Sache. Genau, du warst ja auch schon unzählige Male zu Gast, also gefühlte 228 Mal. Ich glaube, schon eine Handvoll, ne? Irgendwie 5, 6 Mal? Das kann gut sein, ja. Macht auch jedes Mal Spaß. Du warst auf jeden Fall bei der E3 zu Gast, da haben wir über Sony gesprochen. Da war eh podcastmäßig total die Sau los. Da hat irgendwie jeder eine Sendung gemacht. Da haben wir auch, glaube ich, 3 Mal eine Stunde aufgenommen. Zu jeder PK eine Stunde. Langer Abend. An dem Abend haben wir auch ganz spontan was gemacht. Direkt im Anschluss haben wir das Sony-Ding aufgenommen. Wir haben ja über alles dann gesprochen, wirklich direkt nach Sony. Irgendwie wollten wir das eigentlich auch gar nicht. Das war so ganz spontan so, ey, E3, habt ihr gesehen? Ja, dann klaue ich mir die obligatorische Frage von eurem Frühstückspodcast und frage mal, was habt ihr denn so gespielt, Toto? Das meiste kann man eigentlich schon lesen bei uns auf der Seite. Das waren Tron und Enslaved. Jetzt gerade vor Toreschluss noch Alice Madness Returns fertig gespielt. Ja genau, dazu machen wir einen Videobeitrag. Richtig. Jetzt habe ich auf 4 Spiele auf meiner Halde liegen. Ich werde mich mal entscheiden, was ich als nächstes spiele. Sonst habe ich ausnahmsweise mal nichts gespielt, abgesehen von den 3 Spielen. Super. So, das naheliegendste, was ich mit Spielen sonst noch so zu tun hatte, war am Sonntag Kino, Transformers 3. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Was kommt jetzt? Entweder du liebst den Film oder du hasst ihn. Ja, ich bin dann mehr so der Hater. Ich war auch selbst überrascht, weil jetzt habe ich irgendwie meinen Kinect angemacht mit einer Handbewegung. Aber egal. Also der erste Transformers fand ich gut. Verteidigen werde ich ihn auf keinen Fall, weil er ist doof. Aber trotzdem hat er mir gefallen. Der zweite war schon etwas zu lang, zu dumme menschliche Charaktere. Der dritte trieb das für mich noch voll auf die Spitze. Ich mache einfach mal eine große Spoilerwarnung jetzt vor den nächsten Minuten. Spoilers! Also der Shia LaBeouf ist noch penetranter geworden, noch nerviger. Immer nur am Rumheulen, so, ich will einen Job, ich würde aber lieber wieder mit den Autobots kämpfen, ich habe eine heiße Penthouse-Freundin, ihr Apartment ist groß genug, dass ich Bumblebee darin transformieren kann. Ich bin so unzufrieden mit meinem Leben und ich denke mir, du Arschloch. Jetzt nenne ich ihn auch nur noch Shia LaBeouf. Der ist auch wieder so, dass Transformers Nebencharaktere in ihrem eigenen Film sind. Oh. Und jeder menschliche Charakter ist halt ein Comic Relief. Ob's John Malkovich ist, ob's Francis McDormand ist, ob's John Turturro ist. Und alle sind sie nur für schlechte Witze zuständig. Das ist wie jetzt John Malkovich? Ja, John Malkovich, der spielt da mit. Der ist auch total verheizt. Der ist halt sein penetranter Chef. Dann ist da noch ein Charakter, boah, ich kenne den Schauspielernamen nicht, aber der hat auch in Hangover einen Asiaten gespielt. Ach, der, ja. Der heißt Jimmy Wang, der Charakter. Schniedel McDödel. So penetrant ist er dann. Oh, ich bin Deep Wang. Auf der Herrentoilette zieht sich die Hose aus, holt dann so geheime Informationen aus dem Arsch, reibt ihm das unter die Nase und oh, hier, Dark Side of the Moon. Und ja, dein Dark Side of the Moon haben wir auch gerade gesehen. Oh Gott, ey. Ist das wirklich schlimmer als der zweite? Ja, vom filmischen Aspekten her war der vielleicht besser, der dritte. Aber ich habe mich mehr über den dritten aufgeregt als über den zweiten. Die letzte Stunde sieht geil aus, muss man sagen, wo die Chicago platt machen. Harte Bilder, was aber auch nicht reinpasst. Dieser Ton, der ändert sich so abrupt von so einer blöden Soap-Opera zu Kriegsszenen. Mhm. Da schießen die Decepticons dann auf Menschen, die dann vor der Kamera zu Knochen zerfallen. Passt nicht rein. Das hört sich so an, als würden sie dafür sorgen wollen, dass niemand den Film sehen möchte. Die Struktur ist wie beim zweiten Flashback, so ganz lange zurück, wo halt dieses Raumschiff auf dem Mond landet. Und das erste Bild, wirklich, nach dieser Mondsequenz, ist dann der Arsch von der neuen Frau, die da mitspielt, wie sie so eine Treppe hochgeht. Oh, Michael Bay, du Arschloch. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er dem Kameramann da gesagt hat, yo, halt die Kamera auf den Arsch drauf. Ich gehe derweil nebenan und guck mir das mal über meinen Monitor an. Zwinker, zwinker. Der ist echt ein Typ, der filmt halt Frauen, als wären sie Autos wären und Autos, als wären sie Frauen. Ja, und dann folgen halt diese Shenanigans mit Shia LaBeouf. Wir versuchen einen Job zu finden und ich denke mir, hey, huhu, Transformers heißt du. Schade. Und dann bringt er sogar das Kunststück noch fertig, Szenen anzukündigen, die aber nicht kommen. Die fahren dann halt in Chicago rein und verliert Optimus Prime seinen Anhänger. Und, oh, wir müssen den Anhänger wieder beschaffen. Den haben die Decepticons, den brauche ich, da ist mein Jetpack drin, alles klar. 10 Minuten folgt man dann Shia LaBeouf und seiner Gang, die durch Chicago wandern. Und dann nächste Szene, Optimus Prime fliegt durchs Bild mit dem Jetpack. Hä? Boris, wie stehst du zu den Transformers-Filmen? Ach, wie stehe ich dazu? Ich hätte mich gefreut, wenn ich sie hätte mögen können. Die Szenen mit den Transformers selbst und so visuell fand ich die ziemlich gut eigentlich im ersten und zweiten Teil. Aber dieser Shia LaBeouf und der ganze andere Krempel. Und wenn es jetzt noch mehr ist im dritten Teil, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich den gucken möchte. Ich hatte schon meine Erwartungen runtergeschraubt nach dem zweiten Teil, aber wurden irgendwie doch noch unterboten. Ich habe das nicht so ganz verstanden, was der Sinn darin ist, in diesen Transformers-Film diese merkwürdige American Pie-Kram reinzupacken. Im ersten Teil fand ich es noch irgendwie tolerabel, hart an der Grenze, aber irgendwie passte das Ganze ein bisschen mehr. Die mussten ja eingeführt werden, die Transformers, ist klar, dass sie nicht so eine große Screentime haben. Warum Michael Bay so pubertären Humor immer wieder reinbringen muss. Ich glaube, ich habe keine Lust mehr, den im Kino anzugucken. Das kam jetzt auch noch hinzu. Ich habe 10 Euro für die Karte gezahlt. Und es waren in 2D Sonntagsloge 10 Euro. Irgendwie kann man ja dann auch 4 Monate warten, ne? Bis der Film dann rauskommt. Ja, eben. Wird bestimmt eine Aktion kommen, wenn er auf DVD, Blu-ray rauskommt. Ich bin sicher, man muss nicht mehr als 10 Euro zahlen. Und man kann dann die erste Stunde überspringen. Oder den Ton ausmachen, wenn die reden. Habt ihr denn schon mal diese Transformers-Spiele gespielt? Die Xbox-Version vom ersten und zweiten Teil, die sind so mittelprächtig gewesen. Die waren so ein bisschen Open World und nicht so richtig spaßig. Dann war ja dieses Spiel, was es letztes Jahr gab. War on Cybertron. Genau. Das war ja eigentlich ganz cool. Das war nur ziemlich schwierig irgendwann, ab der Hälfte oder so. Da hatte ich dann keine Lust mehr drauf. Und jetzt zum neuen Film gibt es ja wohl den genauen Klon vom War of Cybertron, der nur ein bisschen schlechter sein soll. Vorgeschichte zum Film irgendwie. Das War on Cybertron, das war eigentlich ganz gut, fand ich. Mehr so ein Gears of War mit Transformers. Also das Transformieren stand ein bisschen sehr im Hintergrund. Im Gegensatz zu den Spielen, die es davor gab, wo man sich relativ oft transformieren musste und immer draußen war, war man ja da eher in so kleinen Arealen und wenn man sich transformiert hat, hat das eigentlich immer wenig Sinn gemacht. Besonders als Autobot. Es gab 2 Kampagnen dort in dem Spiel. Die Decepticon-Kampagne, da hat es Sinn gemacht, sich zu transformieren, weil man teilweise so ein bisschen draußen war und rumfliegen musste. Als Autobot hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, weil man war dann in so einem Raum. Kaum hatte man sich transformiert, war man schon an der Wand des Raums. Das War on Cybertron, das basiert ja auch gar nicht auf den Film, oder? Auf Comics, meine ich. Letztes Jahr gab es ja auch keinen Transformers-Film, oder? Der ist 2 Jahre alt, glaube ich. Ja, es gibt jetzt auch ein Spiel auf dem iPad, was ich neulich gespielt habe, zu einem neuen Transformers-Film, aber das ist richtig schlecht. Das von Electronic Arts? Genau das. Das war doch das, für was direkt für 80 Cent rausgehauen wurde, oder? Ja, das war ganz lustig. Das kam irgendwie mittwochs raus für 4 oder 5 Euro im Sale, 60% off oder so, und am Freitag hat es 79 Cent gekostet. Oh, total die Verarschung. Ich habe es nicht besonders lang gespielt, also es ist im Prinzip so ein Dual-Stick-Shooter. Es sieht optisch ziemlich übel aus, finde ich. Und die Steuerung hat auch nicht besonders gut funktioniert, weil der rechte Stick hat noch so einen Melee-Move, den man dann so kurz antippt. Und wenn man ihn länger antippt, schießt man. Und den einen oder anderen Move hinzubekommen, das hat irgendwie nie so richtig funktioniert. Dann habe ich ziemlich schnell aufgegeben mit dem Spiel. Ist das denn auch eins, wo es auch ums Transformieren geht, oder steht da nur Transformers drauf? Das weiß ich nicht. Soweit habe ich es gar nicht gespielt, dass ich mich hätte transformieren können. Ich habe mehr oder weniger nur das Tutorial gespielt und dann schon aufgegeben, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat. Kennt ihr noch dieses ganz alte Transformers-Spiel von der PlayStation? Ach so, PlayStation, da brauchst du mich gar nicht fragen. dachte jetzt übrigens von C64 oder so. Ah, nein. Nee, ich kann mich gar nicht erinnern. Habe ich ein Transformers-Spiel gespielt vor Xbox? Da gab es eins von Atari für die PlayStation 2 und das war ziemlich gut. Das war eigentlich auch so wie diese Sachen, die es jetzt im Film gab, man sich durch so eine freie Landschaft bewegen konnte. Nur, dass es halt nicht auf dem Film basierte, weil es die Filme da noch nicht gab. Du hast dann halt schon so diesen Comic-Look gehabt, wie bei War of Cybertron. Und das war für PlayStation 2-Verhältnisse eine ziemlich geile Optik. Sehr weitsichtig, viel Landschaft, richtig so Dschungellandschaft und so. Und das war damals eine ziemliche Überraschung, als das rauskam. Ich selbst habe es auch nur kurz gespielt, weil ich eigentlich nicht so ein großer Riesen-Transformers-Fan bin. Aber ich war mal ein Riesen-Transformers-Fan als kleiner Junge. Ich hatte auch einen Optimus Prime. Ja, sicher. Das war der Messias der Kindheit, meine auch. Also ich habe selbst die G1, heißt es ja jetzt, glaube ich, die alte Serie auf DVD komplett, auch den Film von 86, was immer noch der beste Transformers-Film ist, die da draußen. Bei mir ist es immer so ein bisschen vorbeigegangen. Viele Kinderserien habe ich damals nicht so richtig aufgenommen, so He-Man und sowas, aber Transformers war halt auch so eins. Ich hatte auch so ein Spielzeug dafür, vielleicht war es Bumblebee oder so. Ich fand natürlich cool, dass das Ding sich dann verwandeln konnte, aber am Ende bin ich nie so ein richtig großer Transformers-Fan geworden. Ja, mittlerweile bin ich das auch nicht mehr. Damals habe ich das gerne geguckt, die Serie, und die Spielzeuge fand ich auch toll. Aber dann hat sich das so ein bisschen verlaufen, also ich habe jetzt nichts auf DVD oder so, oder irgendwelche Transformers noch rumstehen hier in der Wohnung. Aber ich denke mal, für Transformers-Fans sind die Filme jetzt bestimmt eine Strafe. Oder? In so einem Film will man halt Transformers sich auf die Fresse hauen sehen, was leider nicht so oft vorkommt. Der zweite Teil hat durch zwei Charaktere, das war für viele Transformers-Fans das, was für viele Star Wars-Fans Jar Jar Binks war. Skids und Mudflaps oder so, diese zwei kleinen Autobots, die dann mit Bumblebee und den Jungs da unterwegs waren. Diese Zwillinge? Gott, die waren nervig. Der eine mit Goldzähnen sagen über sich, dass die nicht gut lesen können und so. Stereotype. Darstellung war so für viele der Sargnagel des Films. Gibt's denn diese Figuren überhaupt oder sind die dazu erfunden worden? Die beiden sind dazu erfunden. So ähnliche gab's, glaube ich, noch nicht mal. Die so abgingen? Nee, da gab's nicht. Gab's nicht irgendwie so einen kleinen, der sich auch in so einen komischen kleinen Wagen transformiert hat, der auch so ein bisschen immer so der lächerliche war? Bumblebee gab's aber. Gab's nicht noch einen anderen? Ich dachte, da hätte es noch einen anderen gegeben, aber es ist auch schon zu lange her für mich. Kann natürlich sein. Mit Transformers gibt's sehr viele. Manche, die dann nur für eine Folge oder sowas da gemalt wurden. Eigentlich ist es ja eigentlich unheimlich cool, mit einem Roboter durch die Gegend zu stolzieren, der sich, ja, ich überlege gerade, was es außer Transformers gibt, ob es da irgendwie andere Spiele gibt, die das haben. Ich kam da auch, wenn, auf so Fahrzeuge, die sich halt in was anderes kurz verwandeln können, so. Sowas wie Spy Hunter, ne? Ja, oder etwas weiter weg, Transformierung wie in The Suffering, wo man sich dann kurz in ein anderes Wesen verwandelt. Kommt dem noch fast am nächsten. Aber ich meine so richtig Fahrzeuge, ich meine, Boris, fällt dir da was ein? Nee, nicht so richtig, aber ich glaube, das ist auch relativ schwierig, das gut umzusetzen. Das merkt man halt auch an den Transformers-Spielen, weil man als Transformer relativ langsam ist und einen kleinen Aktionsradius hat, ja, und dann als Auto oder so ja extrem schnell. Ziemlich schwierig, da irgendwie was Sinnvolles zu machen, außer jetzt, also so ein Open-World-Ding, wo du einfach zwei Standorte hast und musst zwischen den beiden halt hin und her fahren dann. Aber das macht ja auch keinen Sinn. Im Kampf sich in das Auto zu transformieren, ist ja eigentlich relativ sinnlos. Da machen schon eher die Decepticons Sinn, die dann halt mal ein bisschen rumfliegen können. Das funktioniert, die Autobots. In den Filmen ist es ja auch immer so sinnlos. Ja, die transformieren sich am Anfang, um da hinzukommen, wo sie hin müssen, transformieren sich dann in die Roboterform, kämpfen und genau. Wenn sie fertig sind, transformieren sie sich zurück und ja, fahren zurück. Ja, genau. Also eigentlich ist es ja Quatsch, dass sie sich transformieren. Dann gibt es ja auch so Transformers wie diese komische Kassette, ja, von den Decepticons. Soundwave. Der sich dann in eine ist Soundwave die Kassette oder ist eher das Kassettendeck? Das sind doch zwei, oder? Soundwave ist halt das Kassettendeck, der Ghetto Blaster. Ja, das war Laserbeak, der dann halt sich zu einem Kondor verwandeln konnte. Gab es nicht auch einen, der eine Kassette war? Die haben sich dann in eine Kassette verwandelt, um dann in den Bauch von Soundwave Platz zu finden und dann beim Rausspringen haben sie sich dann zum Beispiel genau in den Condor oder Panther oder sowas verwandelt. In der Serie waren das ja dann mehr oder weniger so Spione, die dann irgendwas gefilmt haben oder abgehört haben. Stimmt, und dann konnten und die dann konnten im Kassettenspieler abgespielt zu werden. Genau. Ja, aber das ist natürlich auch irgendwie ziemlich albern. Ein bisschen. Und deswegen als Spiel macht das glaube ich auch alles gar keinen Sinn. Außer halt die Transformation in ein Flugzeug. Das macht halbwegs Sinn, aber der Rest ist halt spielerisch irgendwie total sinnlos. Ja, sonst eigentlich bleiben halt nur die Dinobots auf der Transformers-Seite. Wie die Dinobots? Kennst du nicht Grimlock? Nein. Sind, was ist das denn? Also, oh Mann, jetzt werden alle wissen, dass ich ein Nerd bin. Die Geschichte ist so, dass die abstürzen, zwei Raumschiffe, eins mit Decepticons, eins mit Autobots. Die Autobots sind in irgendeinen Berg reingerast, wachen dann auf. Irgendwie finden die dann in ihren Untersuchungen des Berges alte Dinosaurier-Skelette. Und dann kommen die auf die Idee, hey, lass uns doch daraus mal einen Roboter bauen. Und dann bauen die halt Dinobots, die sich dann halt in Dinosaurier verwandeln. Ein Tyrannosaurus, ein Flugsaurier, Triceratops, Stegosaurus und Diplodocus oder so. Ich glaub das nicht. Aber die sind natürlich auch saudumm, die Roboter. Der spricht dann immer, oh, me Grimlock, oh, la la. So total, total bescheuert halt, aber stark. Oh. Ich glaube, wir müssen uns echt mal den Film von 86 angucken. Ich glaube auch, ey. Unfassbar. Dinosaurier. Das wäre doch mal geil gewesen, wenn Bay sowas gemacht hätte. Das hat er gleich am Anfang sofort gesagt, nein. Das war ihm dann doch zu dumm. Ja, wahrscheinlich hat General Motors halt keine Dinosaurier, sondern nur Autos, die die gut vermarkten können. Das ist doch das perfekte Jungenspielzeug. Du hast einen Roboter und einen Dinosaurier in einem. Besser ging's doch nicht damals. Oh krass, ey. Ja, da weiß ich echt zu wenig über das Transformers-Universum, aber ich merke schon, da ist was an mir vorbeigegangen. Ja. An Spielen fällt mir auch nichts ein. Es gibt nur noch dieses Battle Engine Aquina, aber das war so ein Xbox-PC-Spiel, wo du dich auch in Flugzeug und einen Roboter und ich meine sogar in einem Boot verwandeln konntest, aber ansonsten gibt's das nicht. Ist eher das Gegenteil. Du bist halt ein Mensch und kannst alles benutzen, sowas wie Just Cause. Da kann man ja auch alles Mögliche machen, aber es gibt irgendwie nie diese, ja, die eierlegende Wollmilchsau als Figur, so wie in den Transformers-Spielen. Finde ich komisch. Finde ich eigentlich eine interessante Idee, sowas mal zu machen. Ein ganzes Spiel darauf zu konzipieren. Interessant, aber halt schwierig. Ich kenne nur dieses zweite Transformers-Spiel. Ja. Die Rache oder so. Von den Screenshots habe ich halt nur gesehen, dass da beim Spiel doch einige Charaktere mehr dabei sind als im Film. Das ist auch recht frei an den Film angelehnt. Das hat jetzt die ganze Lizenz und so das Design von dem Film. Die Story ist einfach nur... Wir hauen uns auf die Fresse. Wir hauen uns auf die Fresse und wir haben noch ein bisschen American Pie. Wenn es denn wenigstens so wäre, wir haben ganz viel American Pie und hauen uns kurz mal eben auf die Fresse. Ja, das stimmt schon. Aber das Design finde ich eigentlich recht cool. Also die Transformers an sich sehen schon cool aus in den Filmen. Manchmal schafft er es sogar ein bisschen Emotionen rauszukitzeln, weil das so düstere Bilder sind, wie Chicago zerstört wird. Aber so ähnlich gab es halt auch schon im ersten Teil mit Stadtzerstörung. Ist denn dieser ganze spirituelle Quatsch weggefallen mit dem Roboterhimmel und so? Sie haben es versucht, ein bisschen neu zu verknüpfen. Megatron, der stürzt ja im ersten Teil in die Antarktis ab. Im ersten Teil hieß es, weil er ja diesen Würfel, diesen Allspark da finden wollte. Jetzt im dritten Teil sagen sie, eigentlich wollte ich mich ja mit dem treffen, der jetzt auf dem Mond gelandet ist. Er ist zwar nur 80 Jahre vor dem Typen da auf der Erde aufgeschlagen, aber pff. Oh Mann. Ich war auch im Kino mit einigen Jüngeren und die sind voll drauf abgefahren auf dem Film. Die Serie war ja auch für so ein Publikum. Ich glaube, da hat es besser funktioniert. Nicht nur, weil man damals jünger war, sondern auch weil es einfach kürzer war. So eine Folge ging halt eine halbe Stunde oder so. Da sind sie halt irgendwie angekommen, dann haben sie gekämpft und dann war es vorbei. Selbst der Kinofilm von 86, der hat mehr Story als Transformers 1 bis 3 zusammen. Ja, aber der war schon wahrscheinlich auch nicht so lang, oder? Der war wahrscheinlich irgendwie 80, 90 Minuten. Der war 86 Minuten. So lang muss so ein Film auch sein. Keine über 2 Stunden und so ein Quatsch. Der geht fast 3 Stunden jetzt, ey. Jetzt irgendwie so ein bisschen Exposition haben, dann machst du halt die Action und dann musst du irgendwie noch so ein bisschen Happy End und das war's. Ja, richtig. Da jetzt noch groß irgendwie... Mhm. Wofür braucht der einen Job? Der hat einen Transformers in der Garage. Es ist doch absurd. Und deswegen kommt das auch so blöd rüber, weil... Ich habe gerade zweimal die Welt gerettet und jetzt suche ich einen Job. Ja, genau, genau so kommt er da an. So auch Barack Obama hat mir eine Medaille verliehen. Kann er die dann nicht vorzeigen und einfach einen Job kriegen? Ja, die zeigt er ja auch sogar vor. Das ist ja das Schlimme dann teilweise. Oder kann er die nicht bei eBay reinstellen? Dann kriegt er doch genug Geld. Oh, braucht er nicht mehr arbeiten. Man. The Ladies Man wieder. Hey, und auch so... Eine Szene kann ich ja noch erklären. Die Menschen wollen dann halt auch in Chicago rein. Kurz, die Sonne gerät gerade unter, perfektes Wetter, um die Massen zu mobilisieren in Zeitlupe. Wir fliegen jetzt los. Fliegen dann in 12 solcher Senkrechtstarter, Transporthubschrauber oder Flugzeuge. Fliegen rein, werden da erstmal schon abgeschossen, wie die fliegen. Ein paar kommen dann raus und es wird dann so zelebriert, wie die dann aus dem Flugzeug so rausspringen. Zeitlupe, mehrmals springen die da mit so einem Wingsuit raus, damit die noch schön 5 Minuten durch die Stadt fliegen können. Durch das eingefallene Haus durch, In der Szene habe ich mich sehr an Call of Duty nat gefühlt. Landen dann irgendwie von den 100 Leuten, sind eine Handvoll übrig geblieben und gehen dann über eine Brücke und aus dem Wasser tauchen dann auf einmal Navy Seals auf. Weswegen haben wir jetzt da 5 Minuten gebraucht, um hier noch eine Action-Szene da einzubauen, wenn die einfach da durchs Wasser hätten kommen können, wie die anderen auch. Call of Duty und Michael Bay, die befruchten sich bei solchen Sachen auch irgendwie gegenseitig, habe ich den Eindruck. Es gibt 2 Sachen, bei denen Michael Bay einen harten kriegt. Immer, wenn er sexy Frauen filmen kann, die aus Autos aussteigen, und beim Militär. Die Militärästhetik steht da ganz groß in seinen Filmen. Ja, die ist ja auch ganz wichtig, die Militärästhetik. Ich habe ja mal vor ein paar Jahren mal so einen Artikel gelesen, es ist ja auch so, dass wenn du die Genehm der Army einbaust in deinen Film, dann bekommst du ja Panzer und so von denen geliehen und auch Leute. Ja, wenn die gut dastehen, dann mobilisieren die halbe Streitkraft, glaube ich. Genau, und das ist dann auch Grund, dass in vielen Filmen die auch eine ähnliche Ästhetik haben, weil sie da einfach extrem viel Geld sparen können, als wenn sie jetzt sich irgendwie einen Panzer selbst kaufen müssten. Klar. Das war bei Black Hawk Down ein ganz großes Thema. Vielleicht erinnert ihr euch. Da hieß es ja, dass es sehr schwierig wäre, so einen Film überhaupt zu produzieren, weil der die Soldaten super gut darstellt und das bei einem Konflikt, der eigentlich sehr umstritten war. Der Somalia-Konflikt. Und wenn man sich den Film anguckt, der explodiert ja vor Militärästhetik. Lustigerweise wurde er aber auch, wie jeder Film, wo Militär drin vorkommt, als Antikriegsfilm vermarktet. Was absolut überhaupt nicht der Fall ist. Ja, ja. Wenn man sich den Film anguckt, der ist ganz weit weg von einem Antikriegsfilm. Ja. Das ist eigentlich ein richtiger Kriegsfilm. Ja, das ist eigentlich eine Actionszene auf 2,5 Stunden aufgebläht. Der Film endet ja auch damit, dass nochmal alle Soldaten, die in dem Konflikt dann gestorben sind, also natürlich nur alle Amerikaner, aufgelistet werden und vielen Dank an unsere gefallenen Kollegen. Und die Feinde sind ja echt einfach nur irgendwelche Schatten, die hinter irgendwelchen Mauern auftauchen und sofort weggeschossen werden. Genau, ja. Man kriegt ja überhaupt gar kein Profil von der Gegenseite. Nee, das waren ja auch keine Menschen. Ja, das ist in der Militärästhetik krass. Bei Michael Bay zelebriert das. Gut, der ist ja auch ursprünglich Werbefilmer gewesen. Der weiß ja auch, wie sowas funktioniert und wie er das zu machen hat. Ein bisschen schade, dass eben dann dadurch auch der emotionale Unterbau fehlt. Ne? Man sitzt dann deswegen bei so Filmen wie Transformers dann da und fühlt sich total unbeteiligt. Wie war das eigentlich damals in der Serie? Gab es da eigentlich auch Menschen? Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Ja, also gut, diese Namen, wie die da auch haben, Witwicky, Spike und so heißt er ja, die Namen gab es auch. Das waren halt Nebencharaktere. Und im ersten Teil, da fand ich Shia LaBeouf sogar passend. Ein Lausbub mit seinem Auto. Man konnte sich damit verbinden, so. Aber jetzt, ätzend. Also Toto, von deiner Seite keine Empfehlung? Nee, auf keinen Fall. Außer man möchte mal einen Film zerreißen. Das kann man gut. Ich glaube, damit haben wir das Thema für heute Abend auch gehabt. Sind wir durch. Ich kann mich nochmal beklagen, dass Stubbs the Zombie nicht erhältlich ist auf dem deutschen Marktplatz. Ja, ich habe es auch schon im Frühstücks-Podcast erzählt, aber ich werde es jetzt überall erzählen. Das ist doch auf dem Index oder so? Nein, das ist nicht auf dem Index. Das ist ja der Witz. Warum auch? Ich meine, das ist ja ein Comic-Spiel eigentlich. Das ist halt damals nicht rausgekommen in Deutschland. Ich habe mal auf dem PC gespielt und einen PC habe ich nicht mehr. Würde es aber gerne nochmal spielen. Und da es Microsoft mir ja auf dem Marktplatz vorenthält, habe ich mir jetzt die Xbox-Disc bestellt von dem Spiel. Das ist ja 360-kompatibel, ne? Das wäre ja nicht auf dem Marktplatz. Ja, da gibt es ja meistens auch immer nur die Sachen, die von vornherein kompatibel waren. Ich weiß gar nicht mehr, was mich daran gestört hat. Irgendwie. Ich fand das lustig. Ich fand das Spiel auch lustig. Ich fand die Idee auch geil. So ein bisschen Destroy All Humans, so von der Grundidee, dass du die Monster bist und die Menschen zerstören möchtest. Der Soundtrack war auch lustig. Das spielte ja in so einem 50er Jahre Ambiente. Da auch so ein bisschen was von Bioshock, obwohl es Bioshock ja damals noch nicht gab, weil das war ja auch so eine Stadt, die irgendein Typ gebaut hat, als eine Art Paradies, die dann von dir als Stop the Zombie komplett zerstört wird. Stimmt so, der 50er Jahre Flair, das ist genau das, was mich jetzt auch an Destroy All Humans so erinnert hat. Das spielt ja auch B-Movie-like so in den 50ern, 60ern. Ich glaube, es war ich kann es dir gar nicht sagen. Ich hab's vergessen. Es war teilweise spielerisch nicht so toll. Das hatte ja auch diese Fahrzeugsteuerung von Halo. Das hat ja sogar die Engine von Halo. Ich weiß nicht, wie die Konsolenversion jetzt sich steuert, aber einfach von der Steuerung her war das nicht ganz ideal. Relativ schwierig dann, die Leute zu kommandieren. Und hat spielerisch teilweise nicht so gut funktioniert. Aber ach, jetzt weiß ich es auch wieder. Ja, jetzt weiß ich auch wieder. Dieser Arena-Charakter, das fällt mir jetzt wieder ein. Weißt du, dass du manchmal in so Areal reingekommen bist und dann hast du ein großes offenes Feld und konntest dann immer erst weiterziehen, wenn du bestimmte Aufgaben erfüllt hast. Mhm. Das hat mir persönlich nicht so gut gepasst in diese Struktur. Im Gegensatz zu Destroy Humans, wenn man das jetzt als Beispiel heranführt, hatte man ja auch ein UFO und alles und konnte durch die Gegend fliegen und musste dann bestimmte Ziele in der gesamten Stadt erreichen. Und bei Stubbs, das hatte für mich eher so den Charakter, dass du als Einzelfigur durch die Gegend läufst und das hätte ruhig ein bisschen, klingt jetzt komisch, aber linearer sein können. Hätte sich mehr angeboten, so wie das Spiel auch angefangen hat. Du brichst ja irgendwie aus so einer Geheimbasis und so und da hat mir das noch gut gefallen. Ich erinnere mich eigentlich nur gut dran und freue mich jetzt, das nochmal zu spielen. Und ich prangere das an, dass es nicht erhältlich ist auf dem deutschen Marktplatz. Beziehungsweise ist es ja nicht nur nicht erhältlich, es ist auch mit einer IP-Sperre versehen. Also kannst du es noch nicht mal aus dem US-Store? Nein. Und es ist auch relativ groß. Bei kleineren Downloads kann man auch irgendwie VPN und sowas machen, aber es ist irgendwie 2 GB groß und dann dauert es Jahre und ist alles schlimm. Das ist ja scheiße. Ja, ja, es ist alles schlimm. Hm. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre irgendwie indiziert. Dann haben sie es einfach nur so nicht rausgebracht, weil sie dachten, es würde indiziert werden. Ist ja okay, dass sie es nicht rausbringen, aber die IP-Sperre verstehe ich halt nicht. Die ist meines Wissens nach bisher nur für indizierte Titel. Ja, und bei Gears of War 3. Bei Gears of War 3 ist ja quasi auch indiziert. Marcus, if you get this message, I need your help. Your father. If he's still alive, I've got to find him. Ja, ja. Nee, hast du es nicht gehört, Boris? Dass es rauskommt in Deutschland. Ja, ja, es hat mich etwas überrascht. Ich weiß jetzt auch nicht so ganz, wie ich das einordnen soll. Bedeutet das jetzt, dass man als großer Publisher einfach jetzt durchkommt mit jedem Spiel? Also ich finde es gut, dass es rauskommt. Ich habe das ja noch nie so ganz verstanden, warum es Beschränkungen geben muss, welches Spiel jetzt ab 18 und indiziert ist. Wenn es nicht gegen irgendwelche anderen Gesetze verstößt, wie verfassungsfeindliche Symbole und so weiter. Das kann ich nachvollziehen, aber warum es jetzt das eine Spiel gibt, was ab 18 ist und das andere ist ein bisschen mehr als ab 18, aber immer noch ab 18, du kannst es ja auch immer noch kaufen, auch wenn es indiziert ist, wenn das dann jetzt so willkürlich ist. Ich käme mir jetzt auch als Publisher von manch einem Titel verarscht vor, wenn dann Gears of War oder Dead Space 2 halt rauskommen. Es hat halt schon so ein bisschen den Charakter, okay, die Großen können irgendwie das, wurde das ja auch zigmal geprüft, Dead Space wurde ja, glaube ich, 6 oder 7 Mal geprüft, vielleicht können die sich das einfach leisten, es so lange einzureichen, bis die USK sagt, ach mein Gott, bringt die Scheiße jetzt raus, aber nervt uns nicht mehr damit. Ja, wahrscheinlich ist Cliffy B persönlich dahin gefahren und den da erstmal den Marsch geblasen. Vielleicht ist es ja auch jetzt total harmlos und so und wer weiß. Ja, vielleicht bewerfen sie sich nur noch mit Blümchen und. Rico's come to get his stuff! We need guns! Oh, in the eye. Also für mich persönlich ist eigentlich nur der Singleplayer wichtig, weil, also ich habe Gears nie im Multiplayer gespielt. Hauptsache man kann es kooperativ noch mit Freunden spielen, aber das wäre dann per se der Singleplayer. Wenn der ungekürzt ist, dann bin ich schon zufrieden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass im Multiplayer so Sachen fehlen wie auf den Kopf treten und so. Ja, weil im Multiplayer kannst du ja auch als Horde gegen Menschen spielen und die in den Boden rammen. Das war ja bei Dead Space genau das gleiche. Da hat ja auch Friendly Fire gefehlt und ich kann mich erinnern, dass hier und da im Multiplayer-Modus dann auch ein paar Sachen fehlen. Vielleicht ist da irgendwie was weg. Vielleicht ist die Singleplayer-Kampagne steht in so einem Story-Komplex, dass die Leute sich gedacht haben, ja, das kann man so nachvollziehen und so stehen lassen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, ja. 20. September. Oder vielleicht ja schon auf der Gamescom. Dann als letzte Frage an dich, Boris. Jazz oder kein Jazz? Eigentlich kein Jazz, aber die Welt hat gesprochen. Und deswegen wird es demnächst immer Jazz geben, jeden Morgen. Okay, dann möchte ich die Runde beenden. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, schön, dass ihr Zeit hattet. Ja, danke für die Einladung. Immer wieder gern und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Tschüss.